oard.de, one every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One-App-Day-Folge. Keiner regulären Folge, sondern einer Folge zwischendurch, um genau zu sein, eine Keynote-Nachhörefolge. Nein, keiner Keynote, eine Google-Event, aber ich packe sie einfach unter Keynote, weil ich nenne die Google-Events auch Keynotes, also Keynote-Nachhörefolge. Puh, das war lang, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Made by Google, Google Oktober-Event-Nachhöre, so habe ich den Titel genannt und ich glaube, so passt das auch gar nicht so schlecht. Heute, 4. Oktober, soeben gab es das Event, wo neue Hardware vorgestellt wurde. Natürlich wurde auch ein bisschen auf Apple rumgehackt und so weiter und so fort. Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Es wurde dann gesagt, wie toll doch der Google Assistant ist und die Hardware ganz toll ist und Google Pixel die beste Kamera hatte und so weiter und so fort. Das ist auch alles schön. Leider hatte ich nie die Chance, ein Google Pixel Testgerät in die Hände zu kriegen. Das hätte ich ganz gerne gehabt. Vielleicht klappt das beim Pixel 2 mal sehen. Was gibt es noch zu sagen? Vielleicht ein Wort oder zwei, mehrere Worte, einen Satz, mehrere Sätze zur Keynote an sich. Google hat da wirklich versucht, eine Keynote zu machen, die eine Apple Keynote ähneln sollte, so hatte ich jedenfalls das Gefühl. Mit viel incredible und amazing und Machine Learning und ganz toll und alles super und alles ganz wunderbar. Leider hat das meiner Meinung nach nicht so gut geklappt. Erstens viel zu viel geredet häufig, also zu lang. Und man kann halt irgendwie Apple nicht nachmachen. Für mich bei einer Apple Keynote klappt es immer noch, die machen mich unglaublich scharf auf die neue Hardware. Google hat da wirklich nette neue Hardware vorgestellt und ich würde mir wünschen, dass Google irgendwie nicht den Apple Way of Keynote Life geht, sondern den eigenen Google Way findet. Wenn ihr versteht, was ich meine, vielleicht kann das der eine oder andere, der die Keynote gesehen hat, nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Haken wir das Thema einfach ab, kommen wir zur Hardware. Da versuche ich mal ein bisschen, wo haben wir es denn? Nach der Reihenfolge nach durchzugehen. Vorgestellt wurde, erst kam Helm, genau. Helm, wo habe ich's denn? Google Helm Mini. Das ist der kleine Google Lautsprecher. Irgendwo habe ich mir die technischen Daten doch notiert, Mensch. Kommt für $49, das sind 59 Euro nach Deutschland. Wird an den Strom natürlich angeschlossen. Man kann Google Home auch mit anderen Lautsprechern verbinden. Diese müssen aber das Google Chromecast oder Google Cast Protokoll unterstützen. Also irgendwie Bluetooth oder so ist da nicht drin. Und natürlich der Google Assistant drin. Also Google Home Mini meiner Meinung nach, und so soll es natürlich auch sein, die direkte Konkurrenz oder Alternative zum Echo Dot von Amazon. Wobei mir tatsächlich Alexa immer noch lieber ist. Jetzt ist übrigens mein Echo Dot gerade angesprungen, obwohl das ich das weiß ich leider nicht. Ja, habt ihr gehört, weiß ich nicht. Na gut. Dann wurde vorgestellt der Google Home Max, der übrigens $399 kostet. Ist da schon der Europreis bekannt? Nee, habe ich noch nicht gefunden. Ganz viel besserer Sound und bessere Leistung und Smart Sound und weil je nach Inhalt des Gespielten und Raumbeschaffenheit soll irgendwie der Sound noch verändert werden und so weiter und so fort. Multiroom Support, Unterstützung für Google Cast und Google Assistant ist natürlich an Bord und es werden auch Dienste wie Spotify unterstützt, kommt übrigens erst im Dezember und nur in den USA, deswegen auch noch keine Europreise, sehe ich gerade. Na gut. Wäre mir für so einen Lautsprecher tatsächlich zu teuer. Mir persönlich reicht sogar zum Musik hören. Ich bin aber auch kein audiophiler Mensch, ganz klar. Der Echo Dot reicht mir. Dann kam das Google Pixelbook mit Pixelbook Pen. Also ab $999 der Stift $99 bis zu 16 GB RAM, bis zu 512 GB Speicher. hat den Core i5, hat die 999 $ Variante, 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Das ist kein vollwertiger Laptop. Also es ist einmal irgendwie Laptop und der sieht sehr schick aus und dann kann man den umklappen und das Tablet nutzen. Also Touchscreen hat das, ist das Display. Und so weiter und so fort. Ab dem 31. Oktober übrigens in den USA zu kaufen, in Deutschland noch nicht. Da läuft Chrome OS drauf. Das heißt, ihr habt da ein sehr schickes Chromebook mit Stift und das ist alles sehr schnell und sehr toll. Aber für $1000, ganz ehrlich, da packe ich lieber noch was drauf und kaufe mir ein MacBook oder einen geilen Laptop und noch ein, oder einen Desktop-PC mit Windows oder meinetwegen auch, keine Ahnung, zwei Smartphones oder ein iPad oder sonst was. Aber ein Chromebook für $1000 und dann noch mehr. Nee. Kann ich da nur sagen. Nett, aber für mich persönlich nicht so interessant sind die Google Pixel Buds, die smarten Ohrhörer für 179 Euro. Bluetooth natürlich, soll halten bis zu 5 Stunden Wiedergabe, Dauer im Etui, kann man das aufladen, aufgeladen per USB-C, verbunden per Bluetooth, läuft nicht nur unter Android, sondern auch ab iOS, übrigens iOS 10. iOS 10. 179 Euro habe ich gesagt. Google Assistant mit an Bord kann man direkt aufrufen, indem man einfach den rechten Earbud hält und drückt. Dann wird der Google Assistant auf dem Pixel Smartphone oder auf einem Smartphone ab Android 6.0 aktiviert und dann wurde auf der Bühne vorgestellt, dass man im Prinzip da reinspricht und dann gibt's wirklich live simultane Übersetzung und das funktionierte schon sehr geil, das muss ich sagen. Das erinnert schon beinahe so ein bisschen an den Universal Translator bei Star Trek und das ist irgendwie, vielleicht verstehen sich die Menschen ja besser, wenn sie sich gegenseitig verstehen. Das wäre schon ganz cool. Oder das hat mir wirklich ganz gut gefallen, aber 179 Euro für Kopfhörer, da bin ich auch definitiv nicht die Zielgruppe für. Das Interessanteste für mich heute waren die Smartphones, das Google Pixel 2 und das Google Pixel 2 XL. Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Google Pixel 2 5 Zoll P-OLED Display Full HD, also 1920x1080 Pixel. Corning Gorilla Glass 5, ein Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB RAM, 64 oder 128 GB Speicher, 12 Megapixel mit optischem und digitalem Bildstabilisator, 4K Videoaufnahme, Frontkamera, 8 Megapixel mit Blende 2,4. Die Kamera vorne hatte, glaube ich, Blende 1,8. 2700 mAh fest verbauter Akku, kommt natürlich schon mit Android 8.1, 8.0, Oreo halt. WLAN an Bord, Bluetooth 5.0, USB Type-C, USB 3.0 soll das wohl sein. Schnelle Aufladung, Fingerabdruck an der Rückseite. Es hat Active Edge, also so ein bisschen wie beim HTC U11, dass ihr die Seite halt drücken könnt, um dann gleich den Google Assistant aufzurufen und dann zum Beispiel auch per Sprachbefehl sagen zu können, mach doch mal ein Selfie. Das kommt übrigens in den interessanten Farbvarianten Kind of Blue, Just Black und Clearly White. Das XL-Modell nur in Just Black und Clearly White. Da die technischen Daten mal eben 6 Zoll P-OLED-Display mit 2880x1440 Pixel Auflösung, auch Corning Gorilla Glass 5. 175 Gramm ist das große Ding übrigens schwer. Für das kleine habe ich übrigens noch keine Abmessung und Gewicht finden können gerade. Das große hat auch 64 oder 128 GB Speicher, natürlich keine MicroSD-Karte, 4 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 835, 12 Megapixel mit optischem und digitalem Bildstabilisator, Videoaufnahme 4K, Frontkamera 8 Megapixel, Blende 2,4. Hauptkamera müsste wieder Blende 1,8 haben. Ich glaube nicht, dass die vom Großen irgendwie noch ein bisschen besser ist. Android 8.x. Das Große hat 3520 mAh Akku fest verbaut. Die kleinere Variante hatte ja einen 2700 mAh Akku. Der große hat auch Bluetooth 5.0, USB Type-C, auch dieses Active Edge IP67 zertifiziert. Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Ich finde das ja vorne immer noch netter als hinten. Schnellaufladung. Das soll, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Einen Moment. Das soll irgendwie mit der Schnellaufladung hier. Soll man wohl auf eine 7-Stunden Laufzeit kommen mit einer 15-Minuten Ladung. Das finde ich ja schon ganz nett. Es gibt ein Always-On-Display bei beiden Geräten. Das heißt, wenn die Benachrichtigungen an, aber auch Now Playing, da erkennt das Gerät dauerhaft im Hintergrund laufende Musik und zeigt die Track-Infos dann unten an. Also im Prinzip Shazam oder Google Play Music Search Dings im Dauerbetrieb. Ebenfalls gezeigt wurde AR-Core von Google, was die Alternative oder die Antwort zu AR-Kit ist. Man kann irgendwelche Figuren und Monster und Spiele halt in die Umwelt projizieren. Finde ich ganz witzig, ob das jemals irgendwie wirklich sinnvoll sein wird. Das wird die Zeit wohl zeigen. Ach ja, die Preise. Das Google Pixel 2 kostet hierzulande in Deutschland in der 64 GB Ausführung 799 €, in der 128 GB Ausführung kostet es 909 €. Pixel 2 XL startet dann mit 64 GB bei 939 € und 128 GB bei 1049 €. Das Pixel 2 wird zum 17. Oktober versandt, also relativ zeitnah. Das Pixel 2 XL soll wohl noch dauern, 5, 6, 7 Wochen, irgendwie sowas um den Dreh. Vorbesteller von Pixel 2 kriegen einen Gutscheincode und kriegen dann einen Google Home Mini gratis geschenkt. Wenn man sich das ein bisschen schön rechnet, 60 € abzusetzen, zahlt man also für das Pixel 2 in 64 GB 739 €. Kann man machen, sich das so schön zu rechnen, wenn man das mag. Ja, man kann es auch sein lassen, ganz wie ihr wollt. Die Geräte finde ich wirklich ganz, ganz, ganz interessant. Die finde ich gar nicht schlecht. Hat übrigens keine Dual-Kamera, sondern nur eine Single-Kamera, aber die soll sehr gut sein. Dazu gibt es auch wieder Unlimited Storage für Bilder und Videoaufnahmen bei Google, also bei Google Fotos in der höchsten Auflösung. Das ist natürlich auch ganz nett, das könnte man ja auch noch dagegen rechnen. Ansonsten natürlich Stock Android drauf. Die Oberfläche sieht dann noch ein bisschen anders aus. Unten ist jetzt irgendwie die Search-Leiste und oben werden Termine und so weiter eingeblendet. Das Ganze wirkt wirklich schnell, das Ganze wirkt wirklich nett. Die Kamera hat auch sowas hier wie Motion-Fotos. Live-Fotos werden das beim iPhone oder bewegte Fotos oder so bei Huawei und Honor. Also 3 Sekunden ein bisschen Video aufnehmen vorher und das dann anzeigen. Das sieht alles ganz gut aus und das gefällt mir. Ja, das war's eigentlich. Ich muss sagen, ich finde das die Smartphones wirklich mit am interessantesten. Naja, den kleinen Google Home Mini finde ich auch nicht uninteressant, wenn ich nicht einen Echo Dot hätte und mehr zu AL oder mehr davon halte, ALEXA zu benutzen. Ansonsten, die Google Pixel Geräte sind vom Preis her natürlich wieder sehr nah dran am iPhone-Preis, aber dafür bekommt man da auch, jedenfalls wie man das so sah, wirklich nette Hardware geliefert und halt Stock Android. Und wenn man, ich glaube, irgendwo bei Twitter hatte ich gelesen, dazu habe ich sonst nichts gelesen, dass wohl Android jetzt oder Google gesagt hat, die Pixel-Geräte bekommen 3 Jahre Update, nicht nur 2 Jahre, 3 Jahre, dass man immer noch nicht an den 4 oder 5 Jahren vom iPhone dran, aber das macht sich und das ist gar nicht schlecht und eigentlich sollte man tatsächlich, finde ich, die ganzen Hersteller von Android-Smartphones abstrafen und eigentlich Pixel-Smartphones kaufen, wenn man das haben will. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Na gut, nun habe ich einen Xiaomi und das ist ja auch noch irgendwie, jedenfalls hier keine reguläre Marke in Deutschland, Europa. Aber wenn ich denke, ich laufe da irgendwie noch mit Android 6 rum und jetzt kommt bald Android 7 auf meinen Xiaomi und wir haben an Android 8 und nächstes Jahr Android 9. Ach, das ist irgendwie mit Android immer noch nicht so ganz schön. Deswegen eigentlich iPhone oder Pixel, meiner Meinung nach. Oder ein Gerät wie ein OnePlus und dann Custom ROM, das kann man natürlich auch machen. Aber gut, anderes Thema. Das war die Keynote-Nachhöre. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.